Dies ist eine Produktion des Nerd Nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes oder ein Herzchen bei Füt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Ja, es ist ja irgendwie auch empfindlich kalt geworden draußen. Ne? Jetzt war es ein paar Tage Sommer, so richtig mit fast 30 Grad. Und witzigerweise kann ich die Hitze inzwischen ein bisschen besser abhaben als früher. Das ist auch ein Phänomen für sich selber. Also früher habe ich mal geschwitzt und geächtzt und dies und das. Und heutzutage habe ich so ein bisschen den Eindruck, also zumindest jetzt die paar warmen oder sogar heißen Tage, habe ich relativ gut überstanden. Das hat mich doch ein bisschen gewundert. Vielleicht werde ich fitter, vielleicht gewöhne ich mich dran. Vielleicht liegt es auch am Alter, dass der Körper einfach ein bisschen gleichgültiger wird. Ich habe keine Ahnung, aber es ist schon echt faszinierend. Ich habe auch mal gehört, dass wenn man keinen Gesprächsöffner hat, dass man sich eben über das Wetter unterhält. Ja, das war jetzt der Gesprächsöffner. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd, dem Podcast für Comics und allerlei Nerdkram, wenn ich hier alleine sitze. Das ist so, eigentlich geht's ja hier in diesem Podcast-Network in Anführungszeichen ja eigentlich immer nur um Nerdgedöns, aber das Ganze eben mit verschiedenen Schwerpunkten. Ja, heute eine geplante kurze Sendung. Ich habe relativ wenig Themen, was ich glaube ich auch absichtlich gemacht habe, einfach um nochmal eine Sendung aufnehmen zu können für Mai. Wir gehen nämlich ab Anfang oder Mitte Juni in die Sommerpause. Wir ziehen demnächst um und oder sind vielleicht zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge sogar schon umgezogen. Man weiß es nicht. Eventuell ist das sogar tatsächlich schon so. Und dementsprechend habe ich ein bisschen was vorproduziert und aber eben auch nicht reichlich. Und wie lange die Sommerpause, wie wir sie bei uns ja auch immer nennen, dann geht. Das kann ich auch noch nicht sagen. Also es kann gut sein, dass wir erst im August wiederkommen oder im September oder vielleicht auch gar nicht. Ach ja, man weiß es nicht. Und diese Pausen sollen ja tendenziell auch immer dafür sein, so ein bisschen vorzuproduzieren, nochmal alles sacken zu lassen, vielleicht nochmal ein paar Stellschrauben an Formaten oder sowas zu drehen, technisch ein bisschen was zu verbessern. Aber das weiß man ja immer erst hinterher, ob man alles schafft. Ich habe das Gefühl, ich habe letztens noch mal so ein paar alte Podcasts von mir selber gehört und immer so am Jahresanfang sage ich, ja, dieses Jahr wird ganz toll und wir machen ganz viele Veränderungen und ganz viele tolle Themen und dies und das. Und tatsächlich ist das nie eingetreten bis dieses Jahr. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr, was so Gäste angeht und Themen angeht, tatsächlich nochmal so eine Schippe Kohle oben drauf gelegt worden ist. Und da kommen auch noch ein paar gute Sendungen auf euch zu. Ein paar davon habt ihr sogar schon gehört. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend für euch. Meine Themen für dieses Mal sind relativ leicht zusammengefasst. Es sind nämlich genau drei. Mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Ich habe eine Serie geguckt, nämlich Kamen Rider Amazons. Das ist eine japanische Tokusatsu-Superhelden-Serie aus dem Kamen Rider-Universum, wie man so schön sagt. Und die Serie läuft jetzt hier bei uns im Westen unter dem Titel Amazon Riders. Und ist bei Amazon gesendet worden und eben aber auch von Toei und Amazon gemeinsam produziert. Und da rede ich gleich als erstes drüber. Dann habe ich zwei Comic-Hefte. Nämlich einmal von Jeff Smith, das ist ein ganz schöner Brecher, Razzle. So habe ich es immer genannt, ist auf Deutsch erschienen, im Popcom Verlag und ich weiß gar nicht, ich glaube bei Fantagraphics im Original. Nee, tatsächlich ist es ein eigener Verlag. Na gut. Das eben zum allerersten und dann als Klassiker, dann ist die Sendung tatsächlich schon vorbei, aber ich wollte euch jetzt hier nicht ohne einen Superhelden-Comic aus der Sendung gehen lassen. Ich habe das Gefühl, die kommen momentan auch ein kleines bisschen zu kurz, weil ich derzeit auch nicht mehr so regelmäßig dazu komme, bestimmte Sachen, die irgendwie jetzt heiß sind oder sowas zu lesen. Deswegen muss ich mich auch so ein bisschen an Altem festhalten. Ich habe Justice League of America Nummer 153. Ich glaube aus dem Jahr, das gucke ich aber vielleicht nochmal nach, aus den 70ern auf jeden Fall. Und da habe ich in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, über dieses Heft. Und Ich habe seit einiger Zeit in der Sammlung und habe einfach Lust, noch ein bisschen darüber zu reden, weil es hinten raus immer noch so ein bisschen, es ist halt eher so der Aufhänger für das Thema, was da nachher gibt, aber eben im Klassiker nachher Justice League Nummer 153, ein Bronze Age Superheldenbuch. Sehr schön. Ja, dann zu meinem ersten Thema. Kamen Rider, Amazons und beziehungsweise Amazon Riders jetzt neu, seit kurzer Zeit auch im deutschen Amazon Prime zu sehen, frei verfügbar für Azamon Prime Kunden. Ich habe mich da tatsächlich drüber gefreut, weil es so ein bisschen so eine Schere in meinem Kopf erstmal aufgemacht hat im ersten Moment, weil hier im Westen, gerade in Deutschland, hat man gar nicht so gut die Möglichkeit, Tokusatsu-Serien zu gucken. Also man muss da schon gelegentlich oder sieht sich mehr oder weniger gezwungen, wenn man sowas konsumieren möchte, so ein bisschen auf Fansubs zurückzugreifen. Und ich sage nicht, dass ich das tue, ich sage nur, dass Fansubs existieren. Aber die Möglichkeit gibt es eben, das zu tun. Und so etwas auf einem offiziellen Streamingdienst zu sehen, war schon so ein bisschen so ein Mindfuck, weil ich dachte, okay, krass, möglicherweise die erste Tokusatsu-Serie, die nahe an der japanischen Veröffentlichung, ich glaube, die Serie ist von 2016, wenn ich mich nicht komplett täusche, eben auch hier in Deutschland zu sehen ist und tatsächlich auch in einem deutschen Streamingdienst verfügbar ist. Und die Serie ist halt in mehrerer Hinsicht eben besonders. Es ist eben nicht so eine, also Tokusatsu kann man ja immer so ein bisschen, ich erkläre Tokusatsu am ehesten über die Power Rangers, weil das, glaube ich, der Bezug ist, den die allermeisten Leute noch haben. Das sind so diese bunt angezogenen Kämpfertruppen, die irgendwie gegen irgendwelche Gummimonster kämpfen. So, und das ist hier bei Kamen Rider Amazons auch immer noch der Fall. Das darf man nicht außer Acht lassen. Das ist im Kern immer noch eine sehr klassische Tokusatsu-Fernsehserie. Sie hat aber den einen oder anderen Kniff. Und das ist eben die Tatsache, dass sie dann doch sehr ernst und sehr erwachsen, sehr düster und sehr blutig gedreht ist. Und wie das sich darstellt, erkläre ich dann gleich. Im Gegensatz zu den Power Rangers, die ja auf der japanischen Serie Super Sentai basieren. Das ist eine Serie, die gibt's oder ein Universum, das seit den 70ern besteht und Jahr für Jahr auch immer mit einem neuen Team erweitert wird. Neues Team, neue Kräfte, neues Setting, neue Ideen. Das Ganze wird aber immer ein relativ großes Universum hinzugefügt. Und Kamen Rider gehört da auch mit rein. Also beides ist von Toei produziert. Toei sind halt ein Fernsehstudio, die haben damals in den 60ern, glaube ich, Anime, also 50ern, 60ern Anime erfunden und machen aber eben auch Realfernsehen ganz viel. Es sind halt diese, ja, im Grunde genommen ist es wie Power Rangers, also man darf das wirklich nicht vergessen, also Power Rangers unterscheidet sich halt zum Super Sentai Universum nur dadurch, dass Saban, dem die Rechte inzwischen wiedergehören, die Kampfszenen in den Anzügen nimmt, grob gesagt, und dann alle Szenen mit Menschen, mit amerikanischen SchauspielerInnen nachdreht. Inzwischen in Neuseeland, ne, weil da gibt's ja keine Gewerkschaft, das haben wir ja bei Lindsay Ellis neulich gelernt, ne, wie der Hobbit, die Hobbit-Filme Neuseeland im Grunde genommen ziemlich gefickt haben, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Und das trifft eben auch auf die Power Rangers zu, die werden genau aus den gleichen Gründen in Neuseeland gedreht. Aber eben nur die Szenen dann mit Realschauspielern und vielleicht mal so ein paar Übergangsszenen. Der Rest wird tatsächlich immer noch in Japan gedreht und das Material wird dann eben den Amerikanern zur Verfügung gestellt, die dann in so einer Bastard-Zusammenschneidenummer das Ganze dann eben ja zu einer neuen Show umbauen und das zum Teil auch komplett ändern. Also Plots ändern, Figurenbeziehungen, Namen, Herkunft und so weiter und so fort. Ordentlich Whitewashing betreiben und so weiter und so fort. Also es gibt, also Power Rangers hat seine ganz eigenen Probleme. Und das Gleiche ist mit Kamen Rider passiert zweimal. Nämlich einmal in den 90ern mit Masked Rider, die lief auch hier in Deutschland, die Serie. Hatten, glaube ich, 13 Folgen, auch so ein paar Crossover-Folgen mit den Power Rangers, war dann aber doch relativ schnell wieder abgesägt. Und das ist in den 2000er Jahren, glaube ich, mit, ich würde jetzt sagen Kamen Rider Dragon Knight, aber ich glaube, das hieß auch Masked Rider Dragon Knight, eine Serie, die auf RTL 2 lief. Davon habe ich, glaube ich, mal eine Folge gesehen und habe es dann wieder abgeschaltet, weil ich einfach die amerikanische Bearbeitung nicht haben konnte. Und ich habe schon verstanden, dass das alles in dieses Masked Rider-Universum, Super Sentai, blablabla gehört. Aber es hat mich nicht so ganz abgeholt. Also wir in Deutschland haben auch schon Erfahrungen gemacht mit Masked Rider und Kamen Rider. Und ein Film, der auch in Deutschland gelaufen ist und auch eine deutsche Synchronisation bekommen hat, ist der Film Krieg der Infras. Der Krieg der Infras ist ein taiwanesischer Rip-Off-Film von Kamen Rider. Also man wird da exakt eben diese klassischen Kamen Rider-Figuren sehen, die aber in einem komplett anderen Zusammenhang da eben kämpfen. Das ist auch total witzig. Also Krieg der Infras ist wahrscheinlich das, was in Deutschland veröffentlicht worden ist, was am nächsten an dem japanischen Kamen Rider dran ist. Darf man sich also auch mal angucken. Ist ein ganz, also den gibt's auf irgendwelchen Trash-DVDs immer mal wieder zu kaufen. Amazon Prime hat auch Krieg der Infras im Streaming-Angebot. Darf man auch mal reingucken. Ist ein ziemlicher Spaß. Ich habe den zum Japanuary, habe ich den in meinen Text-Reviews gehabt. Da könnt ihr mal reingucken. Den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Ja, und wo ist jetzt der große Unterschied in Kamen Rider Amazons oder wie es bei uns heißt, Amazon Riders? Es ist fucking brutal. Also ich hatte schon verschiedene Versionen von Kamen Rider der letzten 10, 15 Jahre gesehen, aber eben keine ganzen Serien, sondern immer nur so diese TV-Specials und Film-Specials, die es bei Toei und bei Super Sentai auch immer wieder gibt. Und ganz groß und berühmt sind eben diese Sommer-Crossover, nämlich diese Kamen Rider X, Super Sentai, irgendwas, Superhero, Tyson, Chu, Sie, Space Sheriff, hast du nicht gesehen, wo die einfach im Sommer, weiß ich nicht, alle Figuren, die sie haben, einmal durchs Bild rennen lassen. Also das ist schon, also den aktuellen Super Sentai-Team, vielleicht noch das davor, dann das aktuelle Kamen Rider-Team, das sind ja auch nicht immer nur ein Held, sondern immer so zwei, drei, auch mehr. Und dann kämpfen die alle gegeneinander oder gegen einen gemeinsamen Feind oder irgendwer hat sich, ist böse geworden und besessen und hast ihn nicht gesehen und dann hauen die einfach alle Figuren rein. Und da lernt man natürlich viele dieser Figuren auch kennen. Und so habe ich nämlich das Sommer-Special aus 2017 schon gesehen gehabt, bevor ich mit Kamen Rider Amazons eben angefangen bin. Und da tauchen die tatsächlich auch auf. Und ich habe mich schon ein bisschen irritiert gefühlt, weil ich dachte, okay, ist das jetzt ein Reboot von Kamen Rider Amazon? Was eine Serie aus den 70ern ist. Ich glaube, das ist die vierte Serie, die damals produziert haben, Kamen Rider Amazon. Damals, also die Kamen Rider sind eben, also Kamen heißt Maske. Ne? Es gibt ja auch den Hentai Kamen, ne, der mit der Unterhose auf dem Kopf. Und deswegen ist diese Übersetzung Mask Rider eigentlich genau die richtige Nummer. Aber das sind eigentlich immer Käfer. So diese großen, runden, leuchtenden Augen und Fühler, je nachdem, so ein Mundwerkzeug auf dem Helm angedeutet. Und dann fahren die eben auf dem Motorrad durch die Gegend. Und Kamen Rider Amazon war so ein bisschen so ein Schritt zur Seite, weil der tatsächlich eher echsenartig aussieht. Also hat auch eher Schuppen, einen Brustpanzer und all das. Also ist tatsächlich auch eher ein Tier als ein Roboter oder eine Rüstung. Oder irgendwie ist es auch schwer zu erklären. Das muss man halt auch irgendwie erstmal durchdrungen haben und ich habe jetzt nicht die Zeit, irgendwie Tokusatsu Superhelden zu erklären in diesen 5 Minuten, die ich jetzt noch vielleicht dafür freischaufeln konnte. Und ja, dieser erste Kamen Rider Amazon taucht auch in diesem Crossover auf, was ich ganz witzig finde. Aber eben die, ich glaube, 2 oder 3 zu dem Zeitpunkt 9 eben auch, was eine schöne Schere in meinem Kopf aufgemacht hat. Und dann habe ich eben angefangen, die Serie zu gucken und sie ist sehr düster, sie ist sehr brutal und sie ist auch nicht wirklich witzig. Also es gibt natürlich ein paar Lacher, weil meiner Meinung nach muss jedes Drama auch ein paar lustige Stellen haben, um eben auch ja so den Unterschied zu der normalen Gefühlswelt so ein bisschen zu verdeutlichen. Das heißt, hier wird auch gelegentlich mal der ein oder andere Witz erzählt. Das ist schon wirklich verdammt düster. Und die Story geht eben darum, dass eine böse Organisation, ne, so wie es ja immer der Fall ist, wohl vor ein paar Jahren ein Genexperiment gemacht hat mit sogenannten Amazon-Zellen und die haben sie Menschen verabreicht und diese Menschen drohen jetzt, ich glaube 2 Jahre nachdem sie entflohen sind, das sind ein paar tausend Leute, 2 Jahre nachdem sie entflohen sind, die Kontrolle über sich zu verlieren. Das heißt, diese Amazon-Zellen brechen aus, die haben so Armbänder, die das eigentlich kontrollieren sollen und diese Amazon-Zellen brechen jetzt aus und die werden eben zu Insektenmenschen. Und es gibt den doch relativ jung und schüchternen, zurückgezogenen Haruka, der ja wie in so einem, und das ist wirklich ein schönes Motiv, wie in so einem Aquarium in so einem Haus wohnt bei seiner Mutter und seiner kleinen Schwester, also er ist adoptiert, und eigentlich nicht raus darf. Und eines Tages verlässt er dann doch das Haus und stellt fest, er ist selber einer von diesen Amazons. Also die nennt man eben Amazons, dann diese Insektenmenschen. Und verwandelt sich aber eben nicht in so ein ja unkontrolliertes Insektenmonster, was irgendwie anfängt, Leute zu fressen, sondern er wird eben dieser strahlend grüne Krieger-Amazon, also der auch tatsächlich eher aussieht wie ein Power Ranger als ein anderes. Und er trifft dann direkt bei seiner ersten Mission auf dieses sogenannte Extermination-Team, die dazu angeheuert werden, eben diese Amazons nach und nach zu dezimieren. und aber eben auch auf den anderen Amazon-Krieger Jin. Der hat das Ganze schon ein bisschen länger, hat auch so einen Gürtel, mit dem er das eben kontrollieren kann und sich gezielt verwandeln kann, wohingegen Haruka immer noch, ja, im Grunde genommen mit so einem Wutimpuls oder so einem Gefühlsausbruch sich dann eben verwandelt und dann auch die Kontrolle über sich verliert. Und das Ganze ist insofern eben anders als bisherige Kamen Rider-Serien, die ich so kennengelernt habe, weil es, wie gesagt, extrem brutal und auch erwachsen ist. Also da werden die Figuren, die man so auf dem Bildschirm sieht, oft auch einfach zerfetzt und durchgeschnitten. Also der Splatter-Faktor ist da relativ hoch. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Also wirklich für Kinder ist das nichts, auch wenn Kamen Rider Super Sentai immer eine Kinderserie gewesen ist, ist das hier eben nicht der Fall. Also ich würde das auf keinen Fall als Kinderserie verkaufen. Was ich schön finde, ist, dass alle Figuren in irgendeiner Art und Weise eine Funktion haben. Ich würde nicht sagen, dass sie sich stark weiterentwickeln in diesen 13 Folgen, sondern die spielen alle so ein bisschen so eine Funktion wie so ein Schachspiel. Und das wird später auch noch zu einem Motiv dieser Serie tatsächlich. Und jeder Charakter, jede Figur hat eben seine und ihre Funktion. Und so kommt eben nach und nach raus, was alles dahinter steckt. Woher Jin diese Kräfte hat, woher Jin auch diesen Gürtel hat. Haruka bekommt irgendwann auch einen. Dass man lernt dieses Extermination-Team unfassbar lieben. Also am Anfang sind das halt eine Gruppe von Söldnern, die eben von dieser Firma angeheuert werden, von dieser Organisation angeheuert werden, diese versteckt lebenden Amazons zu vernichten, die auch teilweise kurz vor dem Ausbruch stehen. Das sind auch zum Teil am Anfang recht eindimensionale Charaktere, also so der Anführer, dann so der Witzemacher, dann der Fahrer, der eigentlich gar nicht so wirklich Lust hat mitzukämpfen. Dann hat man Mamuro, der der Einzige in der Truppe ist, der selber ein Amazon ist, der kann das aber kontrollieren, das heißt, der kämpft auf deren Seite gegen andere Insektenviecher. Mamuro ist eine Maulwurfsgrille, würde ich sagen, also mit so Greifwerkzeugen und so einem Helm und alles. Also das Insektendesign ist zum Teil wirklich cool, gerade für die Charaktere, die öfter wiederkommen. Und diese Figuren und auch eine Takani heißt die, glaube ich, das ist die einzige weibliche Söldnerin in dieser Gruppe. Das sind Figuren, die lernt man über die Zeit einfach unfassbar lieben, weil man mit denen zum Teil mehr Zeit verbricht als mit Haruka, dem eigentlichen Helden dieser Serie. Und das finde ich ganz schön. Und gerade Mamuro, das ist so ein Sonnenschein. Also Mamuro ist so ein richtiger Sonnenschein, den möchte man eigentlich die ganze Zeit nur knuddeln. Die kriegen natürlich Geld für das, was sie machen. Und sagen, ja, ich muss halt irgendwie meine Rechnung bezahlen, das ist ein Job, den machst du freiwillig nicht. Außer Mamuro, der macht das für Burger und weil er uns gern hat. Und er grinst einfach nur und freut sich und Haruka und Mamuro werden halt die besten Freunde und weil sie eben auch so dieses Verwandeln in einen Insektenkrieger eben auch teilen. Aber das sind einfach auch zum Teil Figuren, die man einfach unfassbar lieb gewinnt. Jin, der am Anfang so ein bisschen undurchsichtig ist, später erfährt man dann, wie er in diese ganze Story auch reinpasst, in dieses ganze Universum, zum Teil auch ein bisschen arschig wird und auch zum Rivalen wird, obwohl er erst Mentor ist, aber dann eben auch zum Rivalen wird von Haruka, da verrate ich nicht zu viel. Und auch der ist auf seine Art, auf seine Arschlochart irgendwie sympathisch und man, es ist so ein Schurke, den man gerne hat irgendwo. Ich will gar nicht mehr verraten. Man muss damit klarkommen, dass es eine japanische Serie ist. Es ist eben auf Japanisch mit englischen Untertiteln bei Amazon zu gucken, also nicht mit deutschen, was ich sehr schade finde. Das heißt, es begrenzt so ein bisschen das Publikum auch für sich selber. Also deutsche Untertitel wären da vielleicht langfristig mal eine gute Idee, weil es eine wirklich gute Serie ist. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass es keine Kinderserie ist. Also es ist eben sehr blutig. Es ist zum Teil auch wirklich sehr deprimierend, was da passiert. Also den Figuren passiert zum Teil nicht wirklich Gutes. Also dadurch, dass es eben eine Tokusatsu-Superhelden-Serie ist, wird man aber eben auch mit den typischen Tropes Bekanntschaft machen, wenn man sich das mit vorher noch nie auseinandergesetzt hat. Das heißt, die Kostüme der ganzen Leute sehen eben tatsächlich nicht aus wie Insekten, sondern eben wie Leute, die ein Kostüm tragen, eine Rüstung tragen oder eine Verkleidung. Es ist tatsächlich ein bisschen besser gedrehtes Cosplay. Da muss man drüber stehen. Es hat tatsächlich das Genre meiner Meinung nach ab der Zeit der Power Rangers nicht unbedingt viel gefunden. Also wenn man das damals schon scheiße fand und heute wieder scheiße findet, damals vielleicht cool, heute scheiße, dann wird man hier keinen Spaß dran haben, habe ich den Eindruck. Also da muss man schon drüber hinweg sehen. Man muss schon sehen, dass diese Menschen in den Gummikostümen tatsächlich Insektenmenschen sein sollen. Und oft sind es eher so Motorradkluften mit so ja, mit so, weiß nicht, Schulterpads und einem Helm, der so ein bisschen aussieht wie ein Insekt, wo dann so ein bisschen eine Antenne oben rausguckt, und dann wird denen noch ein Schal umgelegt, weil das eben auch so ein Standard Kamen Rider-Trope ist und ein farbiger Hut, um das Kostüm noch ein bisschen abzugrenzen und so weiter und so fort. Also man hat in diesen 13 Folgen irgendwann auch tatsächlich alle Abwandlungen dieser Amazons gesehen. Und die wiederholen sich zum Teil eben auch. Also es ist jetzt nicht so, dass in jeder Folge, so wie es auch für Power Rangers irgendwann mal üblich war, ein neues Monster kommt, sondern irgendwann wiederholen die sich auch. Es gibt verschiedene Typen von Amazons, in die sich die Menschen dann verwandeln können. Und man wird da also relativ schnell auch Wiederholungen sehen, auch wenn es natürlich zwischendurch immer mal wieder neue gibt. Also es ist nicht so, dass man sofort in Folge 1 alle sieht, aber es gibt immer mal wieder neue. Ich finde aber, die Story holt einen da durchaus ab und wie die Figuren sich auch weiterentwickeln, weil Haruka und Mamoru tatsächlich so ein bisschen irgendwann die zentralen Figuren werden, was ich sehr schön finde, weil es die beiden wichtigsten Figuren irgendwann auch werden. Man aber eben auch so nach und nach ein bisschen was über die Welt dahinter erfährt. Und das macht's echt sehenswert und echt spannend. Zur Mitte hin hatte die Serie so ein bisschen so einen Hänger, weil man sich dann doch relativ stark in so einem philosophischen Überbau, ja, rotiert, selber um sich selbst gedreht hat, ein Stück weit. Immer so dieses, ja, sind Amazons nicht trotzdem auch Menschen und bin ich eigentlich noch ein Mensch? Also Haruka, der eigentlich auch nie wirklich ein Mensch gewesen ist, sondern irgendein Genexperiment, wie er irgendwann feststellt, dann auch seine eigene Menschlichkeit in Frage stellt. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Anime, die Anime-Serie Parasite, das alles ein bisschen besser gemacht hat. Also das war schon auch nicht wirklich gut, auch ein bisschen plakativ, aber Parasite geht diese Diskussion irgendwie mit sich selber ein, und das Setting ist ein ganz ähnliches, witzigerweise, bei Parasite. Geht diesen Weg aber konsequenter, als es das Kamen Rider Amazons tut. Und ich hatte Parasite jetzt vor ein paar Wochen, habe ich das zu Ende geguckt und war dann doch ein bisschen irritiert, dass das Kamen Rider Amazons in die gleiche Kerbe schlägt. Und Parasite, die Anime-Serie, ist, glaube ich, 2014 gelaufen. Die Mangas kommen aber aus den 80ern, wo ich sage, okay, da hat es genug Vorlauf gegeben, dass man da mal hätte reingucken können und sagen können, okay, lass uns vielleicht mal davon inspirieren, wie man so eine Diskussion, so eine philosophische Diskussion in einer, ja, Superheldengeschichte, Parasite ist ja auch im Grunde genommen nichts anderes als eine Superheldengeschichte, wie man sowas eben auch erzählen kann. Und das hat mich sehr gestört, ein Stück weit. Darüber kann man aber hinwegsehen. Wie gesagt, wenn man die Tropes abkann, es ist zum Teil eben mit ein bisschen CGI auch noch ergänzt, optisch, wenn so Tentakeln rauskommen oder irgendwelche Greifarme oder das ganze Blut ist zum Teil auch CGI gemacht, was so durchs Bild fliegt. Das sieht manchmal ein bisschen cheesy und billig aus, und auch für 2016 ist das nicht wirklich gut. Da habe ich auch tatsächlich in den regulären Kamen Rider TV-Produktionen schon Besseres gesehen. Also warum die hier plötzlich, ja, vielleicht auch wegen einem begrenzten Budget, ne, wo Amazon nicht so die Cola damit reingesteckt hat, das hinzubauen. Schade eigentlich. Da kann man aber drüber hinwegsehen. Was manchmal wirklich ein bisschen albern aussieht, sind so die Bluteffekte. Also wenn den Leuten halt eine Wunde passiert, dann wird ihnen einfach so ein bisschen rote Farbe ins Gesicht geschmiert. Und das sieht echt nicht wirklich gut aus. Also dieses Special Make-up für Wunden und sowas, da haben sie sich nicht wirklich großartig Mühe gegeben. Das sind aber alles optische Dinge, die einfach von der guten Story nicht ablenken. Und deswegen hat mir das dann doch relativ gut gefallen. Ich empfehle die Serie. Die zweite Staffel ist in Japan Anfang des Jahres gelaufen oder Ende letzten Jahres. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ist aber in Japan längst durch. Kommt hoffentlich auch bald bei Amazon Prime, dass man da mal reingucken kann. So wie es in jeder Staffel ist, wird es neue Amazons geben. Und die Rüstungen sehen dann auch ein bisschen anders aus. Das ist für diese Tokusatsu-Serien aber auch normal. Ich find's aber auch schon spannend, dass eine kurze, im Grunde genommen erzählerisch auch abgeschlossene Serie, also da sind jetzt nicht mehr so viele Fragen offen, dann aber auch noch eine zweite Staffel bekommt von, ich glaube, nochmal 13 Folgen. Das ist auch, ich glaube, für Tokusatsu-Serien relativ wenig. Ich glaube, die Fernsehproduktionen haben auch immer so um die 50 Folgen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und ich hoffe, dass man mit Kamen Rider Amazons in diesem 13-Folgen-Block irgendwann auch auf diese Jahresstaffel kommen wird. Aber das wird eben ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und ich hoffe, dass es dann auch nach der zweiten Staffel noch ein bisschen mehr weitergeht. Ich will einfach die Figuren weiter haben. Und ich ein paar der Figuren überleben es natürlich nicht, da erzähle ich auch nicht so viel. Aber ein Großteil der Figuren begleitet einen eben bis zum Ende dieser Story. Und ein paar der Figuren habe ich im Trailer zur zweiten Staffel auch schon wieder gesehen und freue mich da eben sehr, sehr, sehr, sehr, sehr. Master. geht's weiter hier mit meinen Comics. Anfangen möchte ich mit Razzle von Jeff Smith. Von Jeff Smith kannte ich bisher nur diese Bone-Saga, ne? Also dieses diese kleinen weißen Comicfiguren in dieser Fantasy-Welt, und das Ding habe ich komplett gesuchtet. Das Bone ist vermutlich eines der besten Comics, was ich jemals gelesen habe. Und ich will vorneweg sagen, wer etwas erwartet wie Bone, wird das hier nicht bekommen. Das ist komplett anders. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte, die so ein bisschen von der Idee ausgeht, dass Nikola Tesla eine Erfindung gemacht hat, die es der Hauptfigur ermöglicht, durchs Multiverse zu reiten. Ich glaube, da verrate ich nicht so viel, weil das irgendwie auf den ersten paar Seiten schon passiert. Das Ganze ist aber eben nicht wirklich eine Superhelden- oder eine lustige Geschichte. Natürlich passieren gelegentlich auch mal so ein paar drollig witzige Geschichte. Das ist eine richtige hard-boiled Action-Story mit Science-Fiction-Elementen und einer dicken Verschwörung im Hintergrund und so weiter und so fort. Ich kann eigentlich über die Story gar nicht so viel erzählen, weil dann gibt man einfach viel zu viel weg, weil immer innerhalb der Story so ein bisschen was passiert. Es geht um den titelgebenden Razzle, woher dieser Name später kommt, das erfährt man auch noch, der irgendwann mal Ingenieur gewesen ist und die verlorene Tagebücher von Nikola Tesla findet. Und da geht die ganze Verschwörung im Grunde genommen schon los. Und er ist an einem Projekt beteiligt, von dem er weiß, dass es schief gehen wird. Also er sagt, ja, ich habe das und das rausgefunden, und seine Kollegen schmeißen ihn dabei irgendwann aus diesem Projekt raus, und er muss sich jetzt im Grunde genommen damit durchschlagen, dass er halt irgendwelche Wertgegenstände und Kunstgegenstände aus anderen Dimensionen klaut und die an irgendwen verkauft. Zum Teil halt eben Bilder von Picasso. Das ist einer der wenigen Fälle, die man hier eben sieht. Und er gerät dann eben aber plötzlich in die Fänge auch wieder einer bösen Organisation, die trotzdem versucht eben diese Energiequelle anzapfen zu können, von der Razzle eben weiß, dass sie Tod und Vernichtung bringt. Und das Ganze ist wirklich in allen Belangen eine relativ krasse hardboiled Action-Nummer. Razzle hat einfach irgendwie auch seinen Lebenswillen verloren, und dieses durchs Multiverse Reisen nagt oder zehrt eben auch in seinem Körper. Und das ist schon auch, man sieht es ihm auch an, also der ist einfach wirklich aufgebraucht und wirklich wie so ein Bruce Willis am Ende eines Filmes, dass er nur noch in so einem zerrissenen Unterhemdchen und blutüberströmt im Bild steht. So ist Razzle von Anfang an, das sieht man in ihrem ersten Moment dieses Comics. Und die Story, die hier erzählt wird, und ich würde so gerne über mehr reden, aber ich würde halt wirklich zu viel spoilern, deswegen lasse ich einfach auch vieles davon aus und sage euch einfach nur, wie es ist. Führt ihn dann eben auch so ein bisschen durch diese Tropes, und so gibt's eben eine Menge weiblicher Figuren, die aber im Grunde genommen nichts zur Handlung beitragen. Es ist tatsächlich in allen Belangen eine sehr typische Hardboiled-Geschichte mit all seinen Fehlern. Das heißt, Frauen sind hier maximal Sexobjekt und Antagonistin, was ich sehr, sehr schade finde. Die Story selber trägt meiner Meinung nach auch das Setting nicht. Also ist halt wirklich ein bisschen formularisch. Sagt man das so? Formulär? Es folgt einer Formel. hat aber dann eben auch sehr, sehr surreale Momente. Also eben auch so diese Tatsache, dass da eben durchs Multiverse gereist wird. Ja, bringt eben auch dann eigene Probleme mit sich, und Razzle und auch man als Leserin fängt dann irgendwann so ein bisschen an seinem eigenen Verstand zu zweifeln. Und ob man das, was da gerade passiert, für bare Münze nehmen kann, wo da Fantasie oder auch Halluzination durch diese Reisen und die Realität sich miteinander vermischen. Und das ist ein Aspekt, der mir hier doch sehr gut gefallen hat. Erzählerisch, muss ich ganz ehrlich sagen, war es ein bisschen holprig. Also so dieses, es ist halt, hier werden halt Dinge angesprochen und man fragt sich erst, wie hängt das zusammen, und dann wird's einfach irgendwann erzählt. Also Razzle selber ist sein eigener Erzähler, der dann auch zurückblickt und das Universum selber in so Rückblenden immer wieder erklärt. Und das ist nicht besonders geschickt gemacht, wenn man in jedem neuen Kapitel, das sind glaube ich 4 dicke Kapitel oder sind es sogar 12, es waren glaube ich 4 Bücher, in denen das in Amerika rausgekommen ist. Lass mich mal eben gucken. 15 sogar, also 15, vielleicht sogar 16, ich habe jetzt nicht ganz bis zum Ende geblättert, Kapitel, ich weiß nicht, ob das Einzelhefte gewesen sind oder ob die relativ dicken Einzelhefte in Amerika auch nochmal mit Kapiteln unterteilt gewesen sind, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. In dem Band, den ich hier von Popcom habe, Das ist ja ein Imprint von Tokyo Pop für Comics eben, also im Abseits von diesem asiatischen Programm, was Tokyo Pop fährt, haben die ja eben noch Popcorn am Start. Gibt's Tokyo Pop eigentlich noch? Die sind doch auch noch nicht alle, haben sie doch gekündigt und haben diesen Ultraverse Verlag gegründet. Naja, ich krieg da auch nicht mehr so alles mit, aber ich meine, Popcorn gäb's noch als Imprint. Die haben das Ding einfach komplett gebunden und die ganze Serie in einen Band und für diesen typischen Ziegelsteinpreis von knapp 30 Euro eben veröffentlicht. Damals, ich glaube, das ist von 2015 auch. Schon ein paar Tage älter, die Ausgabe. Ja, 2015. Und das tut der Geschichte, dass, also ich mag es halt, dicke Bände mit abgeschlossenen Geschichten zu lesen, gerade wenn es tatsächlich für mich so ein bisschen in die Kategorie Graphic Novel fällt. Das gelingt eigentlich nicht vielen Veröffentlichungen, dass ich wirklich klipp und klar sage, es ist eine Graphic Novel, aber das passt dann doch relativ gut, weil eben eine abgeschlossene Geschichte erzählt wird. Und die Tatsache, dass es mal in Einzelheften oder in abgeschlossenen Heften erzählt worden ist, tut da für mich keinen Abbruch, weil ich das Gefühl habe, ein Buch angefangen zu haben und dann bei Abschluss auch eine abgeschlossene Geschichte oder zumindest für dieses Mal eine abgeschlossene Geschichte zu bekommen, auch wenn es einen dritten, vierten, fünften Band gibt, da bin ich schon bereit, den Begriff grafischer Roman zu benutzen. Also da habe ich schon, also ich würde auch definitiv Don Rosas Life and Times of Scrooge McDuck als eine Graphic Novel bezeichnen, auch wenn das damals normal im Mickey Mouse Heft gelaufen ist, in einzelnen Kapiteln. So, die Hefte habe ich damals als Kind selber gehabt, wo die Scrooge McDuck Biografie eben drin gewesen ist, ne, zum Teil. Und ja, das sind trotzdem würde ich eben den Sammelband, den es von Egmont R. Harper gibt, in jedem Fall als Graphic Novel bezeichnen, weil da einfach ein Epos erzählt wird. Und das passt hier auch schon rein. Wir werden demnächst über Marvels Kinderland reden. Das ist für mich auch ein Graphic Novel. Ich weiß nicht, warum ich da so eine Abstufung mache, aber vom Gefühl her ist es das tatsächlich. Mir war es dann tendenziell doch ein bisschen eindimensional, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Razzle macht selbst keine Entwicklung durch, sondern ist im Grunde genommen am Anfang der gleiche Typ, wie er dann später auch noch am Ende ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich irgendwie großartig weiterentwickelt hat. Er hat am Anfang halt ein Ziel und das zieht er auch bis zum Ende durch. Ich hab bessere Science-Fiction-Hefte gelesen und diesen Plot mit dem Multiverse und Hin- und Herreisen und all das kennt man ja aus dem Superheldenbereich und auch da sind solche Geschichten mit ein bisschen mehr Finesse und ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erzählt worden, als es das Razzle tut. Razzle hat aber doch ein paar interessante Kniffe und ein paar Twists, wo man denkt so, okay, what the fuck, wie hängt das zusammen? Und auch das Ende, an dem man eben auch nicht alle Antworten bekommt, die man gerne hätte, lässt auch noch mal eben so ein paar, genug Fragen zurück, dass man denkt, okay, es hat sich doch gelohnt, um dann selber noch mal drüber nachzudenken. Das finde ich ja dann auch immer noch mal schön, wenn man noch mal den Grund hat, über eine Sache nachzudenken und nicht einfach alles vorgesetzt und präsentiert bekommt. Es ist ein Pflichtcomic, also für Leute, die Bone gemocht haben, würde ich es nicht empfehlen, weil es halt so komplett anders ist. Es ist brutal, es ist rotzig, es ist also auch nicht wirklich ein Comic, wo ich sagen würde, da wird sich jemand, der oder die Bone gemocht haben, jetzt hier wohlfühlen. Das ist, wie gesagt, was ganz, ganz anderes. Es ist nicht so warmherzig und witzig und es hat einfach nicht die gleiche Tiefe, wie es Bone hat und auch nicht so diese Bedeutung, sondern es fühlt sich wirklich an wie so eine Geschichte, die Jeff Smith eben auch noch im Kopf gehabt hat. Was dazu kommt, dass Razzle selber, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Jeff Smith nicht mehr anders zeichnen kann, der hat einen unfassbar großen Kopf, was ihn in vielen Einstellungen aussehen lässt wie einen kleinen Menschen. Wo man eigentlich denkt, okay, der ist maximal irgendwie 1,60 groß oder sowas, wenn es hochkommt, steht dann aber neben anderen Personen, überragt die nochmal mit dem Kopf. Also das hat mich die ganze Zeit beim Lesen irritiert, weil ich dachte, okay, die Proportionen dieser Figur stimmen halt überhaupt nicht. Und das hat mich wirklich jedes Mal auf jedem Bild irritiert mich, dass das eigentlich ein, ja, für einen Mann durchschnittlich großer Mensch ist. Der wirkt einfach durch seinen riesigen Brummschädel einfach derartig groß und unproportioniert, zum Teil wie so ein Gorilla, hätte ich fast gesagt, aber mit einem sehr schmalen, trotzdem ausdefinierten Körper. Also jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, geht eine Schere auf. Und ja, es ist auch tatsächlich eher für Erwachsene, weil auch ein bisschen Sex passiert, der aber dann auch nichts zur Story hin. Also es hat viele Probleme, über die man hinwegsehen können muss. Es ist wirklich ein bisschen, also manche Sachen haben mich wirklich derartig gestört, dass ich gesagt habe, ach, eigentlich mag ich gar nicht weiterlesen, wenn ich nicht daran interessiert wäre, wie das alles zusammenhängt. Und es gibt, man sieht den Typen auf dem Cover, diesen Action Man, den Echsenmann, den Lizard Man, der dieses langgezogene Gesicht hat, und da will man eigentlich die ganze Zeit erfahren, warum sieht der aus, wie er aussieht. Und das erfährt man halt einfach auch nicht. Das ist so, ja, und dann denkt man sich am Ende, okay, was soll das alles? Ich denke, wenn man sich's ausleiht, nicht selber holt, also wenn ihr einen Kumpel, eine Kumpeline habt, die das haben, dann leiht's euch mal aus oder guckt mal irgendwie eine Leseprobe rein, vielleicht hat MyComics eine Leseprobe, schaut da mal nach. Jetzt so uneingeschränkt empfehlen möchte ich es eigentlich nicht. Ja, es hat Spaß gemacht und ja, es hat einen ziemlichen Mindfuck am Ende. Aber es ist, ich habe nicht das Gefühl gehabt, als hätte ich am Ende was geschafft. Also als hätte ich mit der Figur irgendwie miterlebt, weil eben Razzle als Figur null Entwicklung durchmacht. Der lernt nichts hinzu und wird eigentlich nur in dem bestätigt, was er sowieso schon weiß. Und das ist leider sehr ärgerlich. Mein letztes Thema ist ein klassisches Comic-Heft von DC Comics. Und wenn ich klassisch meine, meine ich auch klassisch. Es ist ein Heft aus, ich wollte es gerade schon mal nachgeguckt haben, 1978. Genau. Und zwar hatte ich vor einer ganzen langen Zeit schon mal über das sogenannte JLA 153 Gate gesprochen, und das muss ungefähr zu der Zeit gewesen sein, als DC Multiversity veröffentlicht hat. Grant Morrisons Multiversity. Und da habe ich mich so ein bisschen darüber beklagt, dass ich einfach gerne dieses Heft lesen wollen würde. Nämlich exakt dieses Heft. Da taucht nämlich eine Figur auf namens Ultra. Mit, glaube ich, 3 A am Ende. Und das ist zwei A's am Ende. Und das ist eine Multiverse-Story, wo es die Justice League eben von Erde 1, ist es hier noch Erde 1 oder Erde 0, ich bin mir gerade unsicher, in die Welt von uns eben, der DC-Redaktion gezogen wird, ein DC Prime, und dort eben zum allerersten Mal sowas wie ein Superheld auftaucht, nämlich dieser Ultra. Ne? Also man, der Flash ist in seiner Zeit öfter mal durchs Multiverse gereist und hat dann eben auch Julius Schwartz, den damaligen Herausgeber von DC, kennenlernen dürfen und ist eben da auch auf Earth Prime unterwegs gewesen, hatte auch eine kosmische Tretmühle Laufband hinterlassen, so dass man das nochmal so als Plot-Device benutzen kann, und dorthin verschlägt die Figuren eben auch. Und ja, es ist im Grunde genommen eine Story, die ich immer lesen wollte, eben weil Ultra und eine Abwandlung von Ultra eben auch in Grant Morrisons Multiversity vorkommt. Und ich hatte mich damals beschwert, dass es mir nicht möglich gewesen ist, dieses Heft auf legale Art und Weise zu bekommen. Weder in einem Sammelband, wo es irgendwie unter die besten Multiverse-Stories aller Zeiten zu bekommen war, beispielsweise in diesen Crisis-Bänden, die damals ja auch von Panini rausgegeben worden sind auf Deutsch. Ich glaube, früher auch schon mal von Dino, dieses Crisis on Multiple Earth. Die Reihe ist ja inzwischen auch abgeschlossen und ich habe sie im Regal stehen. Ist eine tolle Reihe, also im diese Sommer-Crossover zwischen JLA und JSA, da war es eben nicht drin, was mich auch sehr geärgert hat, und wo ich dann dachte, mir ist es eigentlich nicht möglich, dieses Heft legal zu kaufen, außer ich gehe über den Gebrauchtmarkt. Und da habe ich dann damals einfach nicht gewusst, wie ich da drankommen soll. So in Ermangelung einer Kreditkarte und all dem habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist irgendwie alles nicht so komfortabel, und digital wurde es damals eben auch nicht angeboten bei DC, wo ich dachte, das wäre doch für euch die Chance, die Comics, aus denen die Figuren stammen, eben nochmal zu bewerben und nochmal hinzugehen und zu sagen, hey, wir haben diesen Digitalmarkt, guck da mal rein. Es ist ein Heft aus den 70ern, neuwertig werdet ihr es nicht mehr bekommen, und der Gebrauchtmarkt ist zu unübersichtlich, geht auf unsere Digitalsparte. Weißt du, die Industrie beschwert sich immer, dass dieser Digitalmarkt nicht funktioniert, und den letzten Zahlen, die ich im Kopf habe, die auch schon wieder ein bisschen älter sind, stagniert der Digital-Comic-Markt in Amerika, zumindest was die beiden großen Verlage angeht. Ja, es rutscht mir was runter. Und das wäre die Chance gewesen, das Ganze ein bisschen auch zu pushen, hinzugehen und zu sagen, hey, es ist jetzt hier The Next Multiversity, und wir haben euch hier die besten Geschichten, Multiversity, Companions-Geschichten irgendwie rausgesucht und gebundelt, und hier für 10 habt ihr alle Hälfte, oder wir bringen nochmal ein Sammelband, auch ein Print raus, der die Geschichten, also Comic-Verlage sind gut da drin, thematisch passende Hefte kurz vor einem Event rauszuhauen und das Ganze irgendwie ein Vorbereitungsband zu nennen, aber die Sachen haben dann mit dem Event selber gar nichts zu tun. Also auch dieser Secret Wars Band, der vor dem neuen Secret Wars rausgekommen ist, der hatte halt so ein paar ausgewählte Geschichten, die weder mit Secret Wars, mit dem alten, noch mit dem neuen irgendwas zu tun hatten. Und ein paar random ausgewählte Hefte aus dem originalen Secret Wars, wo ich gedacht habe, Marvel, was macht ihr da? Und das hat DC in der Vergangenheit auch schon gemacht. Also wenn irgendwie New Gods Event angestanden hat und dickes Crossover, irgendwie Darkseid War, dann einfach random New Gods Geschichten in so ein Sammelband zu packen und zu behaupten, das sei jetzt irgendwie die Vorbereitung auf den Event. Und das könnte man mit so etwas tatsächlich ein bisschen gezielter machen und den Leuten was verkaufen, was wirklich Wert hat und tatsächlich einen Lerneffekt erzeugt. Und das hat man nicht gemacht. Und ich habe dann irgendwann mal spontan bei Bilder und Worte geguckt, was ein, ja, im Grunde genommen ein virtuelles Antiquariat ist. Also da kommen immer alte Hefte rein. Man ist ein bisschen wie Lotto spielen. Im Grunde genommen muss man zum richtigen Zeitpunkt da sein, um dann auch das Heft zu finden, was man gerade sucht. Und ich hatte nur geguckt, ob es das Heft da gerade gibt. Und bin dann eben hab dann an dem Tag, als ich es gesehen habe, als ich reingeguckt habe, habe ich dieses Heft auch auf Anhieb gefunden und dachte, oh krass, ne, wie lange haben die das schon? Und das hatten die wirklich erst wenige Tage vorher eingestellt. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Und habe es dann, ich glaube, für 3,50 Euro oder sowas gebraucht. Das Cover ist in einem jämmerlichen Zustand. Das muss wohl irgendwann mal in einem britischen, würde ich jetzt mal sagen, britischen Comic-Shop nochmal entweder in den Restposten verkauft worden sein oder Secondhand, weil da eben so ein schöner lilafarbener 25 Pence Stempel drauf ist und irgendwer hat da auch mit einem Filzer ein paar Kringel drauf gemacht, ob das eine Unterschrift ist oder weiß ich nicht. Ich habe auch damals bei uns im Comic Shop witzigerweise ein altes Simpsons Horror Heft, also das Treehouse of Horror Heft gefunden und wo ich auch dachte, okay, da hat jemand seinen Namen drauf geschrieben. Und hab das Ding, glaube ich, auch für 1 Euro bekommen oder sowas, weil es irgendwann in der Restekiste gelandet ist, bis ich rausgefunden habe, das war die Unterschrift von Stephanie Gladden, einer der AutorInnen, die an den Simpsons-Comics damals gearbeitet haben. Und das habe ich eben nochmal von Stephanie Gladden auch über Twitter dann verifizieren lassen, die gesagt hat, ja, das ist meine Unterschrift. Aber das passiert schon manchmal, dass man tatsächlich eine signierte Ausgabe irgendwie durch Zufall bekommt, aber das sieht tatsächlich eher aus wie Kriegelkrakel. Ich bin aber froh, dass ich ein jetzt mittlerweile 40 Jahre altes Comic-Heft hier in der Hand halte. Es kommt tatsächlich aus dem April 53, Cover Date. Das heißt, es müsste im Februar 78 rausgekommen sein. Ich glaube, die Comics wurden damals auch schon mit 2 Monaten vordatiert. Ja, die Geschichte, die hier erzählt wird, ist im Grunde genommen eine typische Silver Age, Bronze Age Geschichte. Ich will gar nicht auf die Geschichte selber eingehen, aber ich will trotzdem nochmal eben die Kreativen vorlesen, die dran gearbeitet haben. Jerry Conway, der es geschrieben hat, George Tasca hat's gezeichnet, Frank McLaughlin hat's geinkt, das ist auch ein relativ bekannter Inker. Dann die Buchstaben kommen von Ben Oda, Gene D'Angelo hat's koloriert und Julius Schwartz ist der hier im Heft auch auftretende, ne? Redakteur und ich glaube, Janet Kahn war damals Publisher. Ich meine aber, dass Julius Schwartz davor Herausgeber gewesen ist, genau. Das fällt also noch, 78 fällt noch in diese Janet Kahn-Ära, die meiner Meinung nach einen relativ guten Job gemacht hat. Also man sollte vielleicht mal wieder demnächst eine Frau an die Spitze von DC stellen. Keine Ahnung, vielleicht sollte man so dieses Triumvirat, nennt man das so, von Männern, die da aktuell an der Spitze stehen, Dan DiDio, Jim Lee und Geoff Johns demnächst mal absägen. Weil ich habe den Eindruck, die richten DC gerade zugrunde, aber das ist zumindest außerhalb der Comics. Aber das ist eine Geschichte für sich selber. Ich mag solche Geschichten einfach. Geschichten, die so dieses normale Superhelden-Ding auch so ein bisschen verlassen. Superhelden-Geschichten sind sowieso larger than life und wenn dann Superhelden in andere Universen kommen, wird's noch mal heftiger und krasser und werden dann noch mal mit Konzepten konfrontiert, die da noch drüber sind. Und ich finde auch, dass die DC-Helden damit noch mal besser zusammenpassen, als es bei Marvel der Fall ist. Da gibt's auch Multiverse-Geschichten und die gibt's auch im Grunde genommen einmal im Jahr, spätestens zum Sommer-Crossover, alle 8 Monate hätte ich fast gesagt, kommt dann eben auch so ein bisschen Multiverse ins Spiel. Allerdings ist es dann ja auch wieder so, dass das für die DC-Helden einfach besser passt, weil die so einen klassischen Touch haben. Das sind einfach Helden, die zum Teil aus dem Golden Age kommen. Superman kommt aus dem Golden Age, Wonder Woman, Batman sind halt Golden Age-Charaktere, die bedeuten nochmal ein bisschen was anderes als es das eben ein Spider-Man oder ein Iron Man tut, die alle, also fast geschlossen aus den 60er Jahren stammen. Also Captain America, Namor, weiß ich nicht, sind so jetzt von den zentralen Figuren vielleicht noch die einzigen, die so ein bisschen aus diesem, ja, wir kommen alle aus den 60ern, muss da so ein bisschen rausfallen. Und ja, das ist schon auch ein Ding, wo ich merke so, ja, das passt einfach bei Marvel besser. Ich find's schön, dass man selbst hier, und das ist ja auch ein Motiv, was in den Multiverse-Geschichten seit Flash eigentlich drin ist, das heißt, Barry Allen, der zweite Flash, hat seinen Namen ja auch von einem Comicheft. Also die Inspiration, ein Superheld zu sein und sich ein Kostüm zu nähen, hat er ja vom Golden Age Flash, und das sind Comics in seiner Welt gewesen. Und so ist es hier eben auch. Also das Erste, was die Helden eben machen, nachdem sie auf Earth Prime eben landen, da kommen eben Kinder an und sagen, hey, ja, wir wissen ganz genau, wer ihr seid, weil es hier bei uns in den Comics steht. Und die stehen dann ja eben später auch in der Redaktion bei Julius Schwartz. Und der hat ja dann auch Flash schon kennengelernt in verschiedenen Geschichten. Es ist wirklich schön, es ist lesenswert, definitiv. Es kommen ja immer mal wieder so Sammelbände raus. Also Serien werden neu gestartet, irgendwie Justice League Chronicles, wo dann hingegangen wird und irgendwie ab den 60er Jahren die Justice League Geschichten auch gesammelt werden. Die schaffen es aber meistens nicht über 4 oder 5 Bände hinaus. Und ich glaube, dass aktuell auch wieder eine Serie läuft. Bin mir aber nicht 100%ig sicher. Und es würde aber in jedem Fall, wenn man so diese normale Trade Paperback Größe hat, Ewigkeiten dauern, bis die bei diesem Heft angekommen sind, wenn sie es überhaupt weiterführen. Weil oft werden diese Serien irgendwann fallen gelassen, weil sie doch nicht mehr die Verkaufszahlen liefern, die man gerne hat. Oder hätte für solche Serien. Deswegen gebe ich solchen Serien und solchen Heftserien auch nie eine Chance. Ich weiß noch, dass ich damals, das hieß, glaube ich, sogar Justice League Chronicles, irgendwie ab dem Silver Age eben. Und ich wollte den ersten Band haben, und der ist dann gecancelt worden, weil die Vorbestellungen nicht gereicht haben. Und der ist erst verschoben worden und dann gecancelt worden. Und ich hatte ihn bei Amazon schon vorbestellt und fand das sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und da waren eben, ich glaube, The Brave and the Bold 28 drin, wo die Justice League zum allerersten Mal aufeinander trifft, und dann eben auch die Nummer 1 und ich glaube, die darauf folgenden 5 oder 6 Hefte. Und das hätte ich gerne zumindest so als Startpunkt im Regal stehen gehabt, weil von den Avengers und von den X-Men gibt's das. Das sind diese dicken Bände mit relativ billigem Papier, Zeitungspapier ist es ja fast, und in Schwarz-Weiß-Druck. Die gibt's von vielen HeldInnen im DC- und Marvel-Universum gibt es das, aber so einen wirklichen farbig gedruckten, vernünftig neu kolorierten Justice League Band, da hätte ich den ersten Band definitiv damals gerne gehabt, inzwischen nicht mehr so sehr, weil ich denke, okay, gerade die ersten Justice League Hefte bekommt man doch noch relativ leicht digital, und da ist die Printausgabe vielleicht gar nicht so interessant. Ja, das war so ein bisschen der Aufhänger auch dafür, um auch den Comicmarkt nochmal so ein bisschen zu beleuchten und auch ja ein Potenzial aufzuzeigen, was da einfach verschenkt wird ein Stück weit. Und das ärgert mich wirklich maßlos, dass solche Hefte eben, die wichtig gewesen wären für ein Event wie Morrisons Multiversity, weil das Figuren, Konzepte und Ideen und zum Teil auch wirklich Zitate sind, die er in seine Geschichten einbaut, und DC daraus kein Kapital schlägt. Und ich glaube, dass DC selber in so einer Situation steckt, wo die sagen, na, eigentlich kapieren wir gar nicht, was der da macht, aber wir lassen ihn mal machen, es kommt ja gut an. Und dabei irgendwie vergisst, dass man da vielleicht noch einen kleinen Euro, einen kleinen Dollar machen könnte, wenn man es denn geschickt macht oder wenn man sein Publikum auch ernst nähme und nicht nur den 12. und 50. Batman-Titel irgendwie auf den Markt haut, weil es verkauft sich ja noch besser. Also da werden einfach die Fans vergessen und die Leute, die wirklich willig sind, zu lernen und zu erfahren, auch außerhalb der eigenen Kontinuität ein bisschen die Fühler auszustrecken. Und ja, das ist so ein bisschen mein Fazit dieses Themas auch. Ich find alte Justice League Hefte immer lesenswert, gerade wenn man sieht, okay, wie war damals der Zeitgeist und wie ist damals auch geschrieben worden, mit was für Konzepten haben sich die Figuren damals konfrontiert gesehen, wie viel davon ist heute noch übrig, weil wir sind ja auch gerade in der Phase, wo so Silver- und Bronze Age Geschichten gerade bei der Justice League wieder erzählt werden. Das ist total spannend. Aber insgesamt bleibt dann doch so ein bisschen der fade Nachgeschmack übrig, dass es ja irgendwie alles schon mal da gewesen ist, spätestens wenn man dann mal so ein altes Heft in der Hand hat. Nun ja, das soll's für heute gewesen sein von der Sonne mit dem Nerd. Wie gesagt, wir gehen jetzt in eine relativ unbekannt lange Sommerpause. Es kann gut sein, dass da jetzt noch Folgen kommen, so nachgekleckert. Also nicht, dass wir uns jetzt über die Sommermonate deabonniert. Es geht definitiv irgendwann im Herbst weiter, sobald wir uns in Leipzig halbwegs eingerichtet haben und wieder alles dastehen haben, wo es hingehört, wird hier auch weiter produziert. Es sind noch ein paar Sendungen auf Halde. Ich guck mal, wie ich die verteile. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sommer. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiedernöhrat. One, two, three, four, five, six, seven. Yeah! 俺の兄弟、いちごライダー。俺の兄弟、ライダー2号。俺は7号、仮面ライダーストロンガー。1号、本号、2号はハヤト。赤い目玉は強いんだ。ライダーキックは鉄砕く。いつか一緒に戦おう。One, two, three, four, five, six, seven. Yeah! 俺の兄弟、ウィスライダー。俺の兄弟、ライダーマン。俺は7号、仮面ライダーストロンガー。3号、カザミ。四五勇気、B3 キックは曰くだき、カセットアームで悪を切る、いつか一緒に戦おう。One, two, three, four, five, six, seven. Yeah! 俺の兄弟、X ライダー。俺の兄弟、Amazon ライダー。俺は7号、仮面ライダー、ストロンガー。5号は、ケイスケ。6号アマゾン。X キックは山崩し。大切断で真っ二つ。いつか一緒に戦おう。